Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause? So, meine Damen und Herren, ihr seid immer noch bei FM4, Album Deluxe. Mein Name ist Patrick Pulsinger und bei mir jetzt der erste Gast heute im Studio und das ist Philo. Schönen guten Abend. Hallo. Grüß dich. Schön, dass du es geschafft hast. Es ist, glaube ich, dein erstes Mal bei FM4 Album Deluxe, richtig? Richtig. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Du bist Produzentin, du legst auf. Erzähl mal ein bisschen. Genau, also ich komme eigentlich aus Köln und lebe seit anderthalb Jahren in Wien. Genau, produziere, lege auf, lege schon was länger auf, als ich produziere. Genau, veranstalte und befinde mich viel im clubkulturellen Kontext und genau, würde auch sagen, ein bisschen in Anführungsstrichen aktivistisch motiviert dabei. Ja, das ist immer gut, ne? Also auch eine Crew hinter dir sozusagen. Genau, also aktuell veranstalte ich mit lustigerweise auch meiner besten Freundin in Hamburg im Pudel unsere Veranstaltungsreihe Chop Shop. Genau, das machen wir zu zweit, wurden da Anfang des Jahres vom Pudel gefragt, ob wir dort uns vorstellen könnten, eine Residency bzw. eine Veranstaltungsreihe aufzubauen. Genau, was wir dann jetzt auch gemacht haben, unsere ersten beiden Veranstaltungen jetzt dort hatten, die auch super erfolgreich waren und wir einfach, genau, sehr, es ist ein sehr großes Privileg, ist in einem so auch historisch trächtigen Club ja, dabei sein zu dürfen und dort veranstalten zu dürfen. Der Pudel ist ja, wie du schon sagst, ist eine Institution. Pudel ist toll. Pudel ist vor allen Dingen, finde ich, auch ein tolles Experimentierfeld, weil es ist kein so großer Club, es ist eher ein kleiner Club, aber die Crowd ist umso enthusiastischer dort. Also eigentlich ja ideal. Also ich finde es immer, für mich ist es die ideale Clubgröße. Also wirklich klein, wer noch nie im Pudel war. Pool ist eher klein, eher wie eine größere Geburtstagsparty manchmal. Aber es ist wirklich einfach ein Laden mit einer unglaublich offenen Crowd eigentlich. Ja. Und wie oft ist das dann im Pudel? Macht ihr das monatlich oder vierteljährlich oder wie oft macht ihr eure Reihe dann? Genau, also es ist schon geplant, dass wir es so quartalsmäßig, also alle drei Monate machen, genau, dass wir uns auch nicht ein bisschen, also ich kenne das von Veranstaltungen, die dann irgendwann monatlich, dann wöchentlich und so gestartet sind, die so recht schnell auslaufen. Ja. Genau, da wir beide auch noch nebenbei noch anderes machen, ist das, glaube ich, ein ganz guter Rhythmus, in dem wir uns zum einen etablieren können und zum anderen aber auch immer noch, ja, dass immer noch spicy bleibt. Genau. Du bist Produzentin, du legst auf. Ich habe mir ein paar auch so Sets von dir auch so angeschaut, was es dazu gibt. Lebst viel mit Vinyl auf oder hauptsächlich mit Vinyl auf? Liege ich da falsch? Also ich habe die Sachen, die ich gesehen habe, war eigentlich immer eher Vinyl. So ein paar Videos gibt es von dir, wo du mit Vinyl spielst? Genau, also sagen wir mal so, ich spiele am liebsten Hybrid. Ich habe halt mit Vinyl angefangen und mag es auch durch die Haptik immer noch am liebsten, würde ich sagen. Digital hat natürlich viele Vorteile. Und wenn man es gerade irgendwie reist und sagt, gut, ich nehme jetzt nur meine Sticks mit und meine Kopfhörer, ist das dann doch oft wesentlich praktischer. Und natürlich auch beim Auflegen selber wesentlich einfacher. Man hat viel mehr Auswahl. Ja. Es ist dann doch je nach Surrounding, je nach Anlage, je nach Monitoring auch praktischer. Convenience. Ja, deswegen, also ich versuche das trotzdem weiterhin immer noch zu implementieren und gerade bei Tracks, die es auch einfach ausschließlich nur auf Vinyl gibt, gibt es natürlich keine andere Alternative. Aber ja, Hybrid würde ich meine das mainly nennen. Genau. Vielleicht noch, wir wollen jetzt ein bisschen Musik von dir an und du hast doch Musik mitgebracht. Das ist, glaube ich, auch wirklich direkt von deiner letzten Release, die du gemeinsam mit Kollege, Kumpel Dreadmore gemacht hast. Genau, das ist sowieso eine ganz lustige Kombination. Also Dennis Dreadmore, liebe Grüße an der Stelle, lebt in Mainz und wir haben, als ich in Köln gelebt habe, uns natürlich ein bisschen öfters gesehen, aber eigentlich hauptsächlich remote zusammengearbeitet, was ich in dem Kontext auch eigentlich einen ziemlich spannenden Prozess fand, weil das erstaunlich gut funktioniert hat. Genau, deswegen ist das die EP generell eigentlich auch hybrid entstanden, wobei es dann doch remote der Hauptteil war. Ich würde sagen, bevor wir weiterreden, hören wir doch einfach mal rein. Wir hören jetzt von mir, Philo, offensichtlich, mit Dreadmall. Der Track heißt Hot Pants Crew und ist auf dem brasilianischen Label Nice and Deadly erschienen. Thank you. seid immer noch bei FM4. Mein Name ist Patrick Pulsing und ich sitze hier gemeinsam mit Philo. Und was ihr gerade gehört habt, war Philo gemeinsam mit Dreadmall. Der Track heißt Hot Pants Crew und ist auf Nice and Deadly in Brasilien erschienen. Cooler Track, breaky, ziemlich fast forward. Ist das so die Musik, die du auch auflegst, oder wie würdest du dein musikalisches Spektrum beschreiben? Also zum einen ja, ich lege auch so auf. Ich würde mein Spektrum allerdings eher sehr eklektisch beschreiben. Also ich mag vieles an elektronischer Musik, solange es halt, also gerade beim, was das Auflegen angeht, ein bisschen nach vorne geht. Ja. Es gibt aber auch ein ganz klassisches House-Set mal von mir oder irgendwie ein sehr grooviges 90s Techno-Set. Da nehme ich mir dann auch immer raus, das sehr variieren zu können. Ich mag das nicht so gerne, einfach nur ganz strikt eine Linie zu fahren. Aber die Produktionen gerade mit Dreadmall sind meistens immer ein bisschen Breakbeat-lastiger, 90er, Ravey-orientiert. Hört doch an den Synths. Genau. da haben wir natürlich auch ein paar analoge Synths noch mitgenommen bei der Produktion. Also ich glaube, das charakterisiert so ein bisschen unseren gemeinsamen Sound auch. Wenn ihr dann gemeinsam produziert, und es gibt ja viele Leute, die mittlerweile, weil es ja auch relativ gut geht, sozusagen auf Fernbeziehung produzieren. Schert ihr euch dann irgendwann einen Folder, dann bastelst du mal wieder was dran oder oftmals ist ja auch so, jemand hat eine Idee und jemand anders arbeitet es dann ein bisschen noch genauer aus oder so. Also wenn man sich wirklich nie trifft, muss man sich ja irgendeinen Modus finden, dass man dann irgendwann auch mal sagt, ich glaube, der Track ist fertig. Wie ist das da sozusagen, wie ist da so die Reihenfolge bei euch? Habt ihr ständigen Input jetzt zum Track oder bastelt ihr eigentlich lange an sowas oder ist das irgendwie was, wo ihr sagt, ah, cool, mit zwei, drei guten durchgebingeten Nächten ist das Ding fertig? Oder wie ist das so der Modus bei euch als Produzentinnen und Produzententeam? Also das läuft eigentlich immer recht ähnlich ab. Wir haben meistens immer so gemeinsame Sessions, die wir machen, wo wir dann meistens auch einfach immer gegenseitig dann Bildschirm und Audio und so weiter teilen. Das funktioniert ja auch. Ah, super. Also so richtig so online quasi Working wirklich Workspace. Ja, ganz das genau. Ist super. Weil da kommen auch einfach die gemeinsamen Ideen dann, weil es ist voll oft so, also wir ergänzen uns, würde ich sagen, sehr gut. Die eine Person hat dann eine Idee, die andere sagt dann so, ja, das könnte aber vielleicht dann so und so noch ein bisschen besser oder anders klingen. Oder dann wird mein Veto eingelegt und so weiter. Deswegen, wir arbeiten da eigentlich wirklich immer gemeinsam dran. Also dieses Files hin und her schicken machen wir sehr selten. Also wenn dann mal so als Idee. Aber prinzipiell ist es wirklich immer 1:1. Cool. Ja, wenn das funktioniert, ist spitze. Und was machst du, auf welcher Plattform macht ihr? Macht ihr Ableton noch? Macht ihr Logic oder wie arbeitet ihr? Wir arbeiten beide mit FL Studio. Alright. Eher unkonventioneller. Nee, ist gut. Ich kenne viele Leute, die FL Studio lieben. Allerdings, hat das auch, würde ich sagen, leider manchmal so ein paar Grenzen. Und ich meine, klar, Ableton und Logic sind, glaube ich, nicht umsonst auch Marktführer, was das angeht. Aber Dennis ist, seitdem er, keine Ahnung, 14 ist, mit FL Studio unterwegs, wo er eigentlich neulich das auch die ist Tendenz... Das ist so eine Geschichte, die höre ich oft, sozusagen, hey, mein erstes selbst runtergeladenes Programm. Aber ich muss sagen, jedes Programm hat ja seine Stärken und Schwächen und jedes Programm hat Limitations. Und ich bin ja immer ein Fan von Limitations, weil wenn alles geht, ist es viel, viel schwieriger, was fertig zu machen. Nee, das stimmt. Und ich meine, man arrangiert sich dann ja auch recht schnell mit dem, was man hat und findet andere Möglichkeiten, das zu erreichen oder den Sound, den Klang irgendwie zu erreichen, den man irgendwie initiiert hat und irgendwie auch im Kopf hat, wobei es dann meistens am Ende dann doch auch wieder ganz anders klingt, als man es eigentlich irgendwie geplant hat. Und der Flow einfach irgendwie ganz cool ist. Cool. Du hast vielleicht hören wir es noch ein Musikstück an. Du hast noch was mitgebracht. Und zwar haben wir ein Stück noch hier von Steffi in Virginia. Ist das das, was wir uns noch anhören wollten? Warum die beiden? Ist Steffi für dich als Produzentin, war das irgendwie gibt es eine Initialzündung oder ist das irgendwie ein Vorbild vielleicht für dich sozusagen als DJ, als Produzentin? Warum hast du den Track ausgewählt? Also sagen wir mal so, Steffi an sich natürlich Legende, ja. Also generell ihre Produktion, auch gerade ihre Elektroproduktion, finde ich sehr stark, sehr gut. Mich hat da tatsächlich einfach die ganze EP total abgeholt als sehr rundes Ding und auch, würde ich sagen, für Steffi ein bisschen ungewöhnlich, also sehr gerade alles. Zusammen mit ihrer Partnerin Virginia auf Deckmantel released, ist einfach für mich, das spiegelt das alles wieder, was ich gerne an elektronischer Musik mag. Es ist sehr ravey, sehr 90er orientiert, sehr, sehr pushend und hat für mich einfach ein total rundes Ding. Cool. Das ist Walk With Me in der Instrumentalversion. Da gibt es anscheinend auch noch eine Vokalversion. Ich kenne die Nummer gar nicht, bin jetzt schon sehr gespannt. Steffi und Virginia auf Deckmantel. Here we go. We'll be right back. Walk With Me, Instrumentalversion von Steffi und Virginia, mitgebracht von Philo. Hallo Philo. Hello Nochmal. Again. Hello again. Gibt es irgendwelche Sachen, die momentan gerade so, die dich beschäftigen? Machst du neue Musik? Gibt es irgendwas, was du hinweisen kannst? Spielst du in nächster Zeit mal im erweiterten Sendegebiet, also wie gesagt, Deutschland irgendwo, wo man dich hören kann in nächster Zeit? Am 29.11. spiele ich mal wieder im Vieh in Köln mit Patrick Mason und cool. einer guten Freundin. Genau. Ja. Das wird, glaube ich, ganz cool. Und so produktionstechnisch ist was geplant? Gibt es wieder neue Ideen? Werden vielleicht schon Sessions hin und her der Fruity Loop Folder schon scharf geschaltet? Ja, tatsächlich. Ich war vor 2 Wochen eine Freundin in Frankfurt besuchen, habe dann auch natürlich einen kurzen Abstecher nach Mainz gemacht und eine kleine Session mit Dreadmore gestartet und da haben wir uns auch mal ein bisschen zusammen hingesetzt, aber es ist jetzt noch nichts, also es waren jetzt erstmal so Skizzen, würde ich es jetzt mal nennen. Genau, und aber jetzt ist ja der Winter wieder da, jetzt gibt es ja wieder mehr Zeit zum Produzieren. Ist das so? Es ist zumindest bei mir so, es ist immer der Winter, der dann dafür genutzt wird. Perfekt. Wir haben dich natürlich auch verlinkt, wenn ihr mal online schaut, dann haben wir wahrscheinlich auch zu Bandcamp und so, das heißt, deine aktuelle Produktion, die EP, kann man dort natürlich anhören, streamen, kaufen etc. Was mich noch interessieren würde, wie seid ihr eigentlich auf das brasilianische Label gekommen? Wie hat das funktioniert? Also ich habe tatsächlich meine allererste EP Anfang 2022habe ich auch auf Nice and Deadly released. Cool. Das ist auch eine interessante Connection. Es gibt einen Produzenten und DJ, Rassan, aus Brasilien, aus Brasilia, der Hauptstadt, der mich immer noch mit seinen Produktionen total abholt, halt auch so softe Breakbeat, atmosphärische Sachen bis hin zu Jungle. Und da bin ich irgendwie in Kontakt getreten mit ihm, einfach ganz normal über Social Media sich halt vernetzt und sich gegenseitig ausgetauscht und irgendwie über Musik gesprochen. Genau, und der hat mich dann gefragt, ob ich, wenn ich mal was hätte, ob ich das nicht bei seinem Label Nice and Deadly releasen wollen würde. Und zufälligerweise hatte ich dann da gerade passend ein paar Tracks fertig und so hat sich das ergeben. Genau, und dann ist halt weiterhin immer der Kontakt geblieben und wir haben uns halt jetzt bei der zweiten EP gedacht, dass das musikalisch auch, glaube ich, einfach super gut da reinpassen würde. Da wir auch noch 2 Tracks auf der EP haben, die auf 160 sind, also eher Jungle und so ein bisschen UK Hardcore orientiert. Genau, dann hat das schnell geklappt. Wir haben es schnell eingetütet und dann ist so der Kontakt oder ist halt weiterhin der Kontakt so geblieben. Tipptopp. Wir hören jetzt noch ein letztes Stück, bevor du hier einen Mix für uns hast. Freut uns auch übrigens. Wir haben einen exklusiven Mix von dir bekommen. Yes. Wie gesagt, Informationen über dich und auch dann die Playlist gibt es natürlich bei uns wie immer auf fm4.orf.at. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Der letzte Track ist von Doll. Das ist System Checks. Warum der Track? Hat der einen besonderen Platz in deinem Herz? Oder ist es einfach ein aktuelles Stück? Ist es eigentlich aktuell? Er ist gar nicht so aktuell. Ich müsste jetzt nachschauen, wann er released ist. Aber ich glaube, irgendwie 2022 oder 2023, irgendwie sowas in die Richtung. Und der hat mich, als ich im Anfang Juni auf dem Klein und Haarig Festival, einem unfassbar guten, super kleinen, nischigen Festival im Schwarzwald war. Schwarzwald. Auf einer extrem guten Anlage, beziehungsweise einem Soundsystem aus Amsterdam, der dort gespielt wurde und einfach unfassbar gut kam. Genau, hat mich total abgeholt und seitdem spiele ich den auch sehr viel. Hat er den Test standgehalten dann zu Hause, ohne das Soundsystem? War dann auch gut? Ja, auch auf Kopfhörern. Jetzt bin ich ja total gespannt. Der ist gut. Ich kenne den nämlich auch nicht. Also das heißt, wir hören jetzt Doll mit System Checks mitgebracht von Philo. Und ich sage in der Zwischenzeit mal Dankeschön. Und wir hören es aber jetzt gleich nochmal, weil bleibt bitte dran, weil Philo jetzt bei uns in Kürze gleich hier in dem Mix bei FM4 Laboni Deluxe. Und vielleicht noch ein paar Worte über den Mix, den wir jetzt gleich hören werden. Genau, ich habe einen Vinyl-Only-Mix vorbereitet, der auch primär in der Ästhetik der späten 90er, Anfang 2000er, yes, House, Tech House Ära ist. Genau, freue mich drauf.